10 ab 10. Ich sitze mit Hertha, Kapotke und dem Känguru am Rebellionsstammtisch. Alles wie immer. Wären am Tisch nicht neuerdings Mikrofone angebracht? So, Test, Test, sagt Hertha und tippt gegen ihr Mikrofon. Ist es an? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast bei Hertha, meinem neuen unregelmäßigen Rebellionsformat mit die übliche Verdächtige. Bevor es losgeht, noch ein Shoutout an unseren Sponsor. Das ist die Eckkneipe namens bei Hertha. Schaut doch mal rein. Dienstags Bier und Korn für 1 Euro. Also jeweils. Will mich hier auch nicht ruinieren. Ist eh nicht so gut, wenn ihr nicht so viel schluckt, ihr Suffköppe. Mit Besoffenen kann man keine vernünftige Rebellion machen. Jedenfalls meine Meinung. Also das Angebot ist nicht mehr auf dem Tisch. Hätte die letzte Woche kommen müssen. Wie auch immer, jedenfalls danke an unseren Sponsor bei Hertha, die freundliche Eckkneipe um die Ecke. So. Kapotke, das Känguru und ich gucken uns nur an, sagen aber lieber nichts dazu. Hertha räuspert sich. Heute ist ja der 15. März. Bildungsbürgerlich gesprochen ist die Iden des März. Und an den Iden des März wurde Cäsar erstochen. Die Ideen des März hingegen ermorden den Sozialstaat. Ich hoffe, ihr wisst zu schätzen, was ich hier an Grips in die Einleitung gesteckt habe. Also das sollte hier fälligst viral gehen. Jedenfalls, viele Krisen haben wir, wisst ihr ja. Doch leider kein Geld, sagt der Fritz zumindest immer. Aber gibt's denn dann nicht vielleicht eine Idee, wo man Geld herbekommen könnte? Anders gefragt, was muss man machen, wenn der Chip vom Kurs abkommt? Steuern? Fragt Kapotke. Steuern, wa? Na, dit is ja mal ein Gedanke. Tax the rich, sagt das Känguru. Finde ich gut, sage ich. Wird vielleicht auch dich treffen, Jüngchen, sagt Hertha. Was? Frage ich empört. Lass mich mal kurz auf mein Konto gucken und dann sage ich euch, ab welcher Grenze ich für Steuern bin. Nee, Quatsch, im Ernst. Wäre okay für mich. Klar werdet okay, sagt Hertha. Alle reichen Leute haben hier noch, um mehr Steuern zu bezahlen, sonst wären sie ja nicht reich. Dit ist der simpelste Logik, Genossen. Wir nicken nur. Es ist eines dieser Gespräche, bei denen alle Beteiligten einer Meinung sind. Das sind eigentlich die Besten. Wie wär's mit einer Kampagne, schlage ich vor. 1% von den 1%. Finde ich gut, sagt Hertha. Noch besser finde ich allerdings 10%. Das Problem ist ja, dass zum Beispiel so ein Milliardärvermögen im Schnitt 7% pro Jahr wachsen. Wenn du dann nur 1% abknappst, dann akkumulieren diese Leute trotzdem noch immer mehr und mehr Moneten. Jedes Jahr 7%, das ist kein lineares Wachstum, das ist exponentiell. Das heißt, dass sich die Milliardenvermögen alle 10 Jahre verdoppeln. Kriegt dit mal in eure hübschen Köpfe rein. Verdoppeln ist viel, vermutet Kapotke. Und dit, ihr werdet, ehrlich gesagt, unsere Demokratie, fährt Hertha fort. Wenn da zum Beispiel irgendwelche Kasper einfache Massenmedien kaufen und sie in eigenen Propagandazwecken missbrauchen. Überhaupt. Dafür, wie wenig Milliardäre es auf der Welt gibt, gibt es extrem viele Milliardärsmedien. Und wenn Weltverbrenner Milliardäre aus Profitgier die Klimakrise leugnen, macht das weite Teile des Planeten unbewohnbar, sagt das Känguru. Wenn KI-Milliardäre aufgrund ihres Reichtums über das potenzielle Ende der Menschheit allein entscheiden dürfen, ist das auch nicht so geil, ergänze ich. So ist es, sagt Hertha. Und die Liste kann man beliebig weiterführen. Im Herzen vieler Krisen sitzt ein profitgeiler Milliardär. Opioidkrise, Finanzkrise, Wohnungskrise, Erschwinglichkeitskrise, Gesundheitskrise, Lobbykratie, totale Überwachung, zählt das Känguru auf. Und da habe ich noch nicht mal erwähnt, dass im Kreml und im Weißen Haus ebenfalls Milliardäre sitzen. Auch die despotischen Sultane, Prinzen und Könige der arabischen Halbinsel. Alles Milliardäre. Krass, sagt Kapotke. Das ist echt ein Problem mit den Milliardären. Jetzt hat er sie geschnallt, sagt Hertha. Und deswegen sag ich 10% ab 10 Millionen. Auch ein guter Slogan, sage ich. Besser eigentlich, sagt Hertha. Da kapiert jeder gleich, dass es nicht um Omas Häuschen geht. Und 10 Mios finde ich wirklich großzügig als Grenze. Wenn du genau 10 Mios hast und damit 7% Rendite machst, hast du 700.000 im Jahr. Braucht man kein Bierdeckel für. 700.000 fürs Nixtun. So großzügig bin ich. Mit 700.000 kann sich selbst Jeff Bezos einen schönen Abend machen, vermutet das Känguru. Und uff, die 700.000 würde natürlich noch Abgeltungssteuer fällig. Das ist klar. Das könnte man auch mal erhöhen, dass man hierzulande auf Kapitalverträge weniger Steuern zahlen muss als auf dit, was man sich mit den eigenen Händen und Kopfgedanken erarbeitet hat. Das kann man auch keinem verklickern, ohne dass man rot wird. Aber ziehen die Überreichen dann nicht alle weg, wenn man deren Vermögen besteuert? Fragt Kapotke. Hast du zu viel Land gelegt, Jungchen? Will Hertha wissen. Von Wegzugbesteuerung haben sie da alle geschwiegen, wa? Ist eine einfache Lösung, gibt's in Deutschland übrigens schon. Außerdem kann man die Vermögenssteuer einfach an den Pass binden und nicht an den Wohnsitz, sage ich. Jetzt passt mal auf, ich hab noch einen Twist, sagt Hertha. Der Staat könnte gesellschaftlich gewollte Investitionen definieren und zertifizieren. Zum Beispiel sozialer Wohnungsbau, Infrastruktur, Krankenhäuser, erneuerbare Energien, Stromspeicher, CO2-freier Verkehr, ökologische Landwirtschaft etc. Und Investitionen in diesen Bereichen werden von der Vermögenssteuer ausgenommen. Neue Investitionen kannst du sogar jedes Jahr gegenrechnen. So würde aus der Vermögenssteuer eine Steuer für Vermögen. Kann ich irgendwo dafür unterschreiben, dass du Finanzministerin wirst? Fragt das Känguru. Ich habe übrigens letztens einen guten Witz gehört, sage ich. Was ist der Unterschied zwischen 1 Million und 1 Milliarde? Hertha zuckt mit den Schultern. 1 Milliarde, sage ich. Also ziemlich genau. Macht Hertha. Verstehe ich nicht, sagt Kapotke. 1 Million ist nur 1 Promille 1 Milliarde, erklärt das Känguru. Das ist natürlich eigentlich ganz logisch, ergänze ich. Aber wir machen uns das selten klar. Dabei beschreibt es so gut die absurden Dimensionen des Überreichtums von Multimilliardären. Ich finde, noch besser kann man es über Smaug verstehen, fragt das Känguru. Smaug? Fragt Hertha. Der Drache aus dem Hobbit? Fragt Krapotschke. Ja, vor einigen Jahren hat das Forbes-Magazin mal eine Liste der reichsten fiktiven Figuren der Welt erstellt. Smaug, der Drache, der wortwörtlich auf einem Berg voll Gold haust, besitzt demnach ungefähr 54 Milliarden US-Dollar. Anmerkung? Ja, Julius, der Arkenstein, der schimmerte wie Silber im Schein des Feuers, wie Wasser im Sonnenlicht, wie Schnee unter den Sternen, wie Regen unter dem Mond, der größte Schatz der Könige unter dem Berg, gefunden im Herzen des Erebor, Thors Kleinod, Thorin Eichenschilds, Verderben, ist natürlich eigentlich unbezahlbar. So krass. Nicht der springende Punkt. Nicht mal ein Zwölftel von Elon Musks aktuellem Vermögen. Anmerkung? Ja, Friedrich, Goldpreis und Aktienkurse schwanken massiv, also ist es nicht aktuell. Wahrscheinlich ist es auch überhaupt kein Zwölftel, das war es auch nicht vor einem Jahr. Auch nicht der Punkt. Ist Smaug die reichste fiktive Figur? Fragt Hertha. Nein, sagt das Känguru. Das ist laut Forbes Dagobert Duck mit einem geschätzten Vermögen von 65 Milliarden Dollar. Fun Fact, wäre Dagobert real, wäre er nicht mal in den Top 25 der reichsten Personen der Welt. Das heißt nichts anderes, als dass diese Überreichen reicher sind, als das selbst Fantasy- und Comic-Autoren in ihren wildesten Träumen haben aussprechen können. Da versagt die Kunst an der Absurdität der echten Welt. Sorry, sage ich. Und viele dieser Milliardäre wirken ja noch nicht mal sonderlich glücklich, sagt das Känguru. Denen sollten wir helfen, mit ihrem Geld was Sinnvolles zu tun, sage ich. Dann sind die bestimmt glücklicher. Eine Vermögenssteuer ist also reine Menschenfreundlichkeit, erkennt Kapotke. Alle nicken, das wird man auf dem Podcast nicht hören. Und ich möchte nochmal betonen, wie großzügig ich bin, betont Hertha. Anfang der 50er gab es hierzulande im Zuge des Lastenausgleichs eine Vermögensabgabe von 50%. Aber klar, das war natürlich auch die Zeit, die man deutsche Wirtschaftskatastrophe genannt hat. Oder nee, warte mal, Wirtschaftswunder? Ja, so rum, wartet. Jedenfalls, ich glaube, damit ist für heute alles gesagt. Schaltet noch nächste Woche wieder rein, falls man das bei Podcasts so sagt. Was weiß ich höre ja eigentlich selber keine. Wobei ich mir habe sagen lassen, dass es so eine und solche gibt. Und dann gibt es noch ganz andere, aber das sind die schlimmsten. Jedenfalls wichtig ist noch, dass wir rebellieren gegen die Zustände. Macht mal mit.